sieht Friese, unsere Heimat. Freundschaft, Liebe, lebenslang. Halten wir dir stets die Treue, rot-weiß Friese Hand in Hand. Fels in unserer Brandung lassen sich niemals allein. Zusammen stehen. Es sieht Friese, mein Verein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Forza SC, der Podcast. Mein Name ist natürlich wie immer Matthias und dieses Mal habe ich gleich drei Spiele für euch mit dabei. Nämlich zuerst haben wir das Derby zwischen unserem SC Zwiesel und dem TSV Frauenau. Danach ein weiteres Heimspiel, nämlich im Toto-Pokal unser SC Zwiesel gegen die Spielvereinigung aus Rumansfelden und danach das Auswärtsspiel in Kirchroth zwischen dem Sportclub Kirchroth und unserem SC Zwiesel. Kommen wir nun zur ersten Partie, nämlich unser SC Zwiesel gegen Frauenau. Ein Derby, auf das alle ein bisschen gespannt waren, denn beide Mannschaften brauchten tatsächlich hier Punkte, um aus dem Tabellenkeller rauszukommen. Daher konnte man hier natürlich von einem körperbetonten und von einem hart umkämpften Spiel ausgehen. Aber dem war absolut nicht so. Unser SC Zwiesel konnte sich mit einem deutlichen Ergebnis von 6:0 durchsetzen. Zwei Tore durch Scharankov, zwei durch Mialev, eines durch Schollenflug. Und dann konnte Scharankov noch sein drittes Tor in der 90. Minute erzielen. Was soll ich dazu sagen? Das Spiel ist natürlich schon ein bisschen her. Das Ganze trug sich am Freitag, den 23.08. in unseren Lüsselfeldern zu. Und ich habe anfangs wirklich gedacht, dass hier Frauenau eine potenzielle Chance hätte, hier entweder zu gewinnen oder vielleicht sogar ein Unentschieden nur in Anführungszeichen zu erkämpfen. Und ich habe wirklich gedacht, für Zwiesel könnte es schwer werden ein bisschen. Weil in solchen Derbys kann man ja eigentlich nicht immer auf die Tabellensituation schauen und sagen, der ist vorne, der ist auf jeden Fall besser. Nein, das geht nicht, weil in den Derbys immer noch eine andere Spannung mit dabei ist. Aber 0:6 muss er sich Frauenau hier geschlagen geben. Dementsprechend kann ich mein Fazit zu dieser Partie auch relativ kurz halten. Angemerkt soll noch sein, dass wir einen Einsatz von Hoang Martin hatten, der ja noch nicht allzu viele Spiele für unsere erste Mannschaft absolviert hat. Auf der anderen Seite hatten wir einen Ausfall zu vermelden, denn unser Pinker Michael hat sich leider verletzt und musste dann auch eben im Spielverlauf ausgewechselt werden. Was kann ich noch anmerken? Was war noch besonders? Zum einen war besonders, dass Frauenau die Nummer 11, Keilhofer Max, ausgewechselt hat. Für ihn kam dann Fuchs Johannes in die Partie und kurz darauf erhielt tatsächlich Frauenau noch einen Elfmeter. Und besagter Keilhofer, so wie du mir zugetragen, schießt eigentlich die Elfmeter. Daher musste sich Fuchs dessen annehmen. Und ich kann es nicht anders sagen. Unser Elferkiller Fischer Daniel hat den Ball einfach rausgeholt. Und somit konnte Frauenau nicht mal ein Tor erzielen. Und wer dieses Spiel nicht gesehen hat, der hat tatsächlich einiges verpasst. Und ich muss sagen, ich wäre ziemlich froh gewesen, hätte ich meine Kamera dabei gehabt. Aber ich muss mir jetzt erstmal ein Stativ kaufen, weil so das die ganze Zeit zu halten, ist auch ein bisschen doof. Und wenn ich auf jeden Fall so ein Stativ habe, dann geht es wieder weiter mit Fankurve TV. Dann gibt es wieder ein paar Ausschnitte von den Spielen. Aber das hier muss man, glaube ich, live gesehen haben. Wir hatten ungefähr die Hälfte oder so knapp die Hälfte der Zuschauer war von Frauenau mitgekommen. Und die waren einfach, die waren einfach nur geschockt. Die mussten ein 0:6 ihrer Mannschaft mit ansehen. Und für jeden Zwiesler, der hier anwesend war, war das ein absolutes Highlight. Einfach die Konkurrenten einfach sowohl in der Tabelle als auch im regional gesehen einfach mit 6:0 raushauen. Einfach wieder nach Frauenau schicken. Und ich kann da nicht mehr sagen, das war absolut verdient. Unsere Mannschaft hat dort einfach wirklich sehr gut gespielt. Und es war einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht, anders kann man da nicht sagen. Frauenau eben jetzt auch dementsprechend weiter unten in der Tabelle. Unser SC, konnte sich damit erstmal ein bisschen hochboxieren. Aber wir kommen dann noch nach dem Spiel gegen Kirchroth. Wenn ich darüber geredet habe, kommen wir nochmal zur aktuellen Tabellensituation und wie das Ganze aussieht. Aber 6:0, absolut verdient. Also wirklich komplett die Gegnermannschaft auseinandergenommen. Und ja, das war auf jeden Fall ein Spektakel. Wer es nicht gesehen hat, hat was verpasst. Das war wirklich ein krasses Derby. Krass natürlich aus unserer Sicht, aber mehr kann man dazu nicht sagen. Ich spiele jetzt ein bisschen Musik. Danach kommen wir ganz kurz zum Spiel zwischen Zwiesel und Rumansfelden. Dann nochmal eine kurze Pause und dann kommt das Spiel Kirchrot gegen Zwiesel. Also bleibt dran und bis gleich. Tell me why it's feeling like I fight for the right to be faithful. Tell me I ain't earned this, but I'm grateful. Can't stand sitting back while I'm eating mine, but hate won't put food on the table. Now they all attacking them, cause I'm passionate. Nissan gotta take it to the maxima. Told them I was up next and they laughed at them. So I didn't say shit, I just backed it up. But we'll see who gets the last laugh. Going hard now, no one can stop me. And where I am after all you that talk shit, huh? I got the right to be cocky. On and on, it goes on and on. Got the whole crowd lost in that ambiance. With the hands up, surfing that audience. And the girls in the front like, oh my God, ah. See the problem with the game now? What? No sense of direction. Yeah, I used to fit in with that lame crowd. Why? Cause of fear of rejection. Now found me, found that in the booth. Fuck living lies. Rap is the truth. And yeah, the spotlight ain't what it seems. All I know is if it's all a dream, man, I don't wanna wake up, wake up. Man, I don't wanna wake up, wake up. I'm never gonna wake up, wake up. Wake up, wake up, man, I don't wanna wake up, wake up. I'm never gonna wake up, wake up. I said just be you. That doesn't sound hard, does it? Everybody say they tryna make a lane now, but that's a huge part of it. I'll be on top and none of y'all can't touch it. Say I changed up, but all of my fans love it. Shout out to my friends that been here since the beginning, cause they were holding me down while all of my fans wasn't. Now we just bounce to the beat of the drums and bet the whole crowd's gonna be eating it up, and yeah, treating every show like our last one. So there's nothing better, you ain't even gotta ask them. Back to back hits, I said we gon' get it. Back to back hits and still I ain't finished. Back to that studio, back to that mic. Not bad for coming from nothing now, is it? See the problem with the game now? What? No sense of direction. Yeah, I used to fit in with that lame crowd. Why? Cause of fear of rejection. Now found me, found that in the booth. Fuck living lies. Rap is the truth. And yeah, the spotlight ain't what it seems. All I know is if it's all a dream, man, I don't wanna wake up, wake up. Man, I don't wanna wake up, wake up. I'm never gonna wake up, wake up. I don't wanna wake up, wake up. Man, I don't wanna wake up, wake up. I'm never gonna wake up, wake up. The game now, what? No sense of direction. Yeah, I used to fit in with that lame crowd. Why? Cause of fear of rejection. Now found me, found that in the booth. Fuck living lies. Rap is the truth. And yeah, the spotlight ain't what it seems. All I know is if it's all a dream, man, I don't wanna wake up, wake up. Man, I don't wanna wake up, wake up. I'm never gonna wake up, wake up. I don't wanna wake up, wake up. Man, I don't wanna wake up, wake up. I'm never gonna wake up, wake up. So, da bin ich wieder zurück aus der kurzen Musikpause und jetzt ganz, ganz kurz das Spiel zwischen unserem SC 1919 Zwiesel und der Spielvereinigung Rumansfelden-Sachenberg. Ja, im Vorfeld habe ich mir gedacht, Kreisliga gegen Bezirksliga, das könnte ein bisschen spannend werden, aber im Pokal darf man ja nicht immer so auf die, ich will mal sagen, Saisonleistung, die aktuelle Saisonleistung finde ich, zählt da eigentlich nicht so ganz, weil der Pokal nochmal ein bisschen was anderes ist, für sich selber irgendwie was ist. Aber trotzdem hatten unsere Zwiesler hier gut mitgehalten, muss ich sagen. Also wirklich die ersten, Anfangsminuten hatten sie wirklich unter Kontrolle. Dann hatten wir jedoch das Problem, dass Romansfeld in der 9. Minute schon das 0:1 erzielt hat. Und Zwiesel konnte sich zwar theoretisch zurückkämpfen, ein Treffer gab es für Zwiesel, der wurde leider nicht gewertet. Und ja, in der 69. und 71. Minute musste man sich dann zwei weitere Gegentreffer fangen. Und ja, ich kann nicht mehr sagen, wie wir haben einfach nicht gut genug gespielt, um gegen Romansfeld mitzuhalten. Obwohl man auch sagen muss, dass Romansfeld theoretisch und prinzipiell eine sehr starke Mannschaft ist und auch in der Bezirksliga oben mitspielt. Dennoch hat sich unser Sportclub hier gut präsentiert, würde ich sagen, auch wenn das Ergebnis nicht unbedingt für den Spielverlauf steht. Romansfelden war am Ende einfach die klar bessere Mannschaft, würde ich sagen, in den letzten Minuten. Zwiesel konnte leider den Ausgleich nicht erzielen und Romansfelden hat am Ende eben die Tore erzielt. Auf der anderen Seite waren sie doch nicht so klar die bessere Mannschaft. Viele haben es natürlich behauptet, die von Romansfelden waren. Ja, das war auf jeden Fall verdient und ja, und wir waren hier viel besser, aber ich würde es gar nicht so sagen. Zwiesel war eigentlich fast gleich auf, würde ich behaupten. Wir haben zwar kein Tor erzielt, aber theoretisch vom Spielverlauf waren wir genauso gut. Romansfelden war aber auch erstaunlich schwach an diesem Tag, das muss man auf jeden Fall auch dazu sagen. Da habe ich schon viele Spiele von Romansfelden gesehen, die ganz anders waren. Die Mannschaft ist hier wirklich irgendwie ohne Selbstvertrauen aufgetreten, nichts hat funktioniert und Zwiesel konnte aber leider kein Tor erzielen. Das war das Problem. Die Abwehr von Romansfelden hat eben noch die letzten Torversuche verhindern können. Sonst hätte es vielleicht in dieser Partie anders aussehen können. Aber ja, was will man sich vormachen? Gegen einen Bezirksligisten, da kannst du auch mal ausscheiden. Und es ist absolut kein Problem. Ich sag mal, eine Chance auf den Sieg vom Toto-Pokal hätten wir wahrscheinlich eh nicht gehabt. Und da ist es eigentlich relativ egal, ob du hier oder in der nächsten Runde rausfliegst. Ich glaube, da gibt es andere Mannschaften, für die der Toto-Pokal um einiges wichtig ist wie für uns. Für uns ist einfach nur wichtig, diese Saison nicht abzusteigen und uns irgendwie ja im Mittelfeld der Tabelle zu etablieren. Das an sich ist ja schon eine große Aufgabe und ich glaube, da schadet es gar nicht, wenn man den Toto-Pokal jetzt nicht unbedingt mehr mit dabei hat im Kalender, weil dann hat man eben auch mehr Zeit, um sich eben auf die wichtigen Spiele in der Saison vorzubereiten. Dementsprechend ist diese Niederlage, finde ich, jetzt gar nicht so dramatisch und man kann hier einiges reininterpretieren, aber das muss man eigentlich nicht, weil im Endeffekt geht es in der Liga weiter und das ist das Wichtige. Und bei uns geht es auch gleich weiter, denn nach einer kurzen Musikpause bin ich mit dem Spiel Kirchrot gegen SC Zwiesel wieder da. Trying to fight a girl cause everything is destined. I know we go together like a teacher in a lesson. Why lie, why fight, we got the connection. You could be my dream girl, page in inception. Something about your intellect is something about your style. And I know it might be weird, we've been friends for a while. But girl, you got me open, consider me a file. And we don't live in Africa, so why you in it now? Ha, I could make you laugh at your own kept a heart. I knew we should have been together even from the start. And I think we should never, ever, ever be apart. And I'm talking Mrs. Robinson cause you a work of art. And I just wanna see everything that's in store, because we got that chemistry, scientists report. I know that love is blind, but I hope that you can see that we belong together. Mariah would agree. I knew that we would fall in love. Trying to exaggerate, but girl, you got me smitten. Your voice music to my ears, Nas, it was written. I just think the pieces to the puzzle are fitting. Everything you want is exactly what you're getting. Love and honesty, and can't forget trust. And leave that baggage behind, collecting that dust. And when it comes to the bed, well, I ain't trying to rush. But I know what you want, Henny, bust a bus side. Sexy and intelligent, every girl is irrelevant. Every time I'm thinking about you. And yeah, they gon' hate, but baby, why would we wait? In the end, I'ma tell you I knew. We will be together when it's said and done, hey. We will be together and you're the one, hey. I knew that we would fall in love. I hate to say it, but I told you so. I felt it when you called. So, da bin ich wieder. Jetzt natürlich mit dem letzten Spiel, das wir hier besprechen werden, nämlich dem Spiel zwischen dem SC Kirchroth und unserem Sportclub Zwiesel. Ja, der SC Kirchroth war zuvor auf dem Tabellenplatz Nummer 2 vorzufinden. Unser Sportclub Zwiesel eben dementsprechend im unteren Tabellenmittelfeld. Aber es bestand ja theoretisch eine Chance für Zwiesel, dass wir hier irgendwie noch 3 Punkte oder mindestens einen mitnehmen können. Ich habe da schon gedacht, dass hier was geht. Ich weiß nicht warum. Laut Tabellensituation müsste hier Kirchroth Zwiesel abgeschossen haben, aber das war absolut nicht der Fall. Vielmehr hatte sich Zwiesel einfach ja, selber schwer gemacht. Ich komme jetzt mal dazu im Detail. Ja, die ersten 30 Minuten hat Zwiesel wirklich gedrückt und hat gute Pässe gespielt, ein gutes Aufbauspiel gehabt. Kirchroth hin und wieder mal mit einem Konter. Und eben auch ein solcher Konter führte dazu, dass Fischer Daniel die rote Karte kassierte. Ja, wie hat sich das Ganze zugetragen? Einer der Gegenspieler im Strafraum bekam eben einen Ball geflankt vom Mitspieler, traf ihn mit seinem Kopf und ja, Fischer Daniel war eben zu spät und somit landete seine Faustabwehr am gegnerischen Spieler, nicht am Ball. Der Schiedsrichter pfeift die Situation ab, der Ball landet danach im Tor. Natürlich die Heimmannschaft sagt, ja, Schiri, wir brauchen keinen Elfmeter, der Ball ist doch schon drin. Problem, der Schiedsrichter hat schon zuvor abgepfiffen, nämlich als das Foul stattfand und das Tor dementsprechend, ja, ungültig. Denn die Situation war ja schon abgepfiffen, das Spiel war unterbrochen. Somit zählte dieses Tor nicht. Er hätte es natürlich auch anders machen können, der Schiedsrichter ein bisschen warten, was aus dieser Situation noch hervorkommt und dann eben wäre der Ball nicht ins Tor gegangen, danach einen Elfmeter geben. Aber naja, für uns war es erstmal gut so, denn ja, Fischer Daniel musste eben dann raus mit der roten Karte. Für ihn kam dann unser Coach Michael Schaller aufs Feld und der stellte sich tatsächlich ins Tor. Und was passierte, war es Dominik vom SC Kirchroth trat an, schoss seinen Elfmeter und unser Coach Schaller, ja, unser Ersatztorhüter, Coach Schaller, der holt den Ball einfach raus. Tatsächlich hält er einfach den Elfmeter und ja, das war wirklich krass, muss ich sagen. Also er war auch wirklich meiner Meinung nach der beste Mann am Platz, denn er hat auch nachfolgend fast alles gehalten, was auf sein Tor gekommen ist. Danach, ja, unser SC Zwiesel immer noch ein bisschen, ja, ich würde sagen, die dominierende Mannschaft, obwohl man einen Spieler weniger hatte. Denn für Schaller musste natürlich ein Feldspieler vom Platz und diesmal erwischte es unseren jungen Griechen Eftimios Tsiampalis. Der hatte bis dahin eigentlich eine gute Partie gemacht, läuferisch natürlich sehr stark unterwegs, aber natürlich noch einer von den neuen Spielern und dementsprechend auch einer der ersten, die ausgewechselt werden. Ja, dann ging es weiter für unseren Sportclub. Eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen, bis es eine gelb-rote Karte gab, nämlich für unseren Mihail Mialev. Ja, ich muss sagen, auf den ersten Blick habe ich mir gedacht, dass das eine Tätigkeit war, denn, um die Situation kurz zu erläutern, der Gegenspieler hat den Ball in der Hand am Seitenaus, wir bekommen aber Einwurf und Mialev geht halt ein bisschen ja hin zum Gegenspieler, möchte einfach nur den Ball haben, ne? Möchte ihm den Ball aus den Händen reißen, mehr oder weniger. Der Gegenspieler geht zu Boden, kracht gegen die Bande und dann gibt es halt die gelb-rote Karte. Im Nachhinein habe ich dann erfahren, ich habe es ja so auch in die Instagram-Story gepackt, dass dies eine Fehlentscheidung vom Schiedsrichter war, denn dort war nichts. Der Gegenspieler geht einfach zu Boden, unser Spieler macht hier keine Tätigkeit, nichts. Aber naja, es gibt halt eben die gelb-rote Karte. Ja, was will man sagen? Von da an war es gelaufen, ganz ehrlich. Unsere Mannschaft mit 2 Leuten im Rückstand, auch weitere Wechsel haben hier nichts gebracht. Zum Beispiel Wölfe für Faschingbauer und dann eben auch nochmal Tsiampalis in der Partie, aber alles half nichts. Unser Sportclub musste sich geschlagen geben mit einem Ergebnis und jetzt kommt es von 0-3 aus Zwiesler Sicht. Man hielt eigentlich noch gut dagegen. Man hielt wirklich das Unentschieden lange genug, um es fast über die Zeit zu bringen. Aber es gibt eben das schöne Wörtchen fast. Und es hat eben auch fast nicht gereicht. Denn kurz vor Schluss, ich glaube 10 Minuten vor Schluss, kassierten wir einen Treffer und die anderen folgten dann eben auch danach. Irgendwann kannst du nichts mehr machen. Das Problem, Kirchrot erhielt dann noch 2 weitere Elfmeter und erzielte dadurch auch noch 2 weitere Tore. Ja, alles in allem eine Partie, die es in sich hatte. 2 Platzverweise für unseren Sportclub, unser Coach im Tor hält einen Elfmeter und zum Schluss kriegen die Kirchroter nochmal 2 Elfmeter. Ja, Kirchrot hat aber am Ende das Ganze auch sehr gut und solide gespielt. Natürlich spielst du dich gegen 9 Mann ein bisschen leichter wie gegen 11. Aber nichtsdestotrotz hat unser Sportclub gut dagegen gehalten, aber somit, ja, so reicht es halt einfach nicht. Da muss ich gewisse Situationen anders lösen. Ja, hier kann man wirklich sehen, wo es noch hapert, eben auch am Zweikampf. Na gut, unser Torwart kann mal die rote Karte bekommen, das kann gut sein. Dann haben wir das Pech, dass wir keinen Ersatztorhüter dabei haben. Unser Coach hält eigentlich seinen Kasten ziemlich sauber. Aber die Vorderleute vom Torwart haben eben eigentlich null geleistet. Die Abwehr oft nicht hinterhergekommen. Das Mittelfeld ungefähr, nur die Außenspieler präsent in der Mitte, ging so gut wie gar nichts. Und ja, was willst du mit 2 Platzverweisen dann noch vom Sturm erwarten? Also der arbeitet dann auch mit hinten. Weil du musst ja irgendwie die Leute aufhalten, dass sie da durchlaufen, denn dir fehlen ja 2 Spieler. Im Endeffekt waren die letzten Minuten nur noch Abwehrarbeit und irgendwann musst du dich ja geschlagen geben, denn 11-9, das kannst du nicht über 90 Minuten halten. Theoretisch ist es möglich, aber irgendwann lassen dann auch die Kräfte nach. Somit schade, dass man hier keinen Punkt geholt hat, man hätte es sich nach dieser Leistung eigentlich verdient, aber hier gibt es wirklich noch viele Baustellen, die zu machen sind in der Mannschaft. Aber da ist ja jetzt noch Zeit, bis die nächsten Spiele kommen. Hier musste man leider eine Niederlage gegen Kirchrot hinnehmen. Und ja, all das Reden hilft nichts. Das Spiel ist vorbei. Kirchrot hat gewonnen, Zwiesel verloren. Mehr braucht man dazu nicht sagen. 2 rote Karten, man hat sich das Leben selber schwer gemacht. Und hätte unser Coach Schaller im Tor nicht so gut gehalten, wie er es gemacht hat, hätten wir bestimmt mit 4 oder 5-0 nach Hause fahren können. Aber nichtsdestotrotz, ja, schaut euch die Instagram-Stories an. Mehr brauche ich nicht sagen, das seht ihr alles. Ja, schaut es euch an, macht euch ein Bild davon, wenn ihr nicht dabei wart. Und man kann nur hoffen, dass das nächste Spiel unseres Sportclubs wieder ein bisschen besser wird. Vielleicht dann auch mit 3 Punkten für uns. Das Ganze wird sich zeigen. Dementsprechend gibt es dann auch zum nächsten Spiel eine Vorschau. Dort auf jeden Fall dann reinschauen, wenn diese online kommt. Und ja, an dieser Stelle war es das dann auch schon mit Forza SC, der Podcast. Ich bedanke mich fürs Zuhören und man hört sich bestimmt in der nächsten Ausgabe von Forza SC, der Podcast. Fuck.